Erster Josef sagte zu seinem Diener, fülle die Säcke mit viel Getreide. Lege auch ihr Geld oben in die Säcke. Zweiter lege meinen silbernen Becher in den Sack des jüngsten Bruders. Der Diener machte es so. Dritter am nächsten Morgen dürften die Männer mit ihren Eseln gehen. Vierter Josef schickte seinen Diener hinterher. Er sollte sie nach dem Becher fragen. Fünfter mein Herr trinkt aus diesem Becher. Ihr habt etwas Schlechtes getan. Sechster der Diener holte sie ein. Er sagte diese Worte zu ihnen. Siebter die Brüder sagten, warum sagst du das? Wir stehlen nicht. Achter wir haben sogar das alte Geld zurückgebracht. Wir stehlen kein Silber. Neunter wenn jemand den Becher hat, soll er sterben. Wir werden Sklaven. Zehnter der Diener sagte, nur der Dieb wird mein Sklave. Die anderen sind frei. Elfter jeder legte schnell seinen Sack auf den Boden und öffnete ihn. Zwölfter der Diener suchte in allen Säcken. Er fand den Becher bei Benjamin. Dreizehnter die Brüder machten ihre Kleider kaputt. Sie gingen zurück in die Stadt. Vierzehnter Juda und seine Brüder kamen zu Josef. Sie fielen vor ihm nieder. Fünfzehnter Josef fragte, was habt ihr getan? Ich kann geheime Dinge wissen. Sechzehnter Juda sagte, Gott hat unsere Schuld gefunden. Wir sind jetzt alle deine Sklaven. Siebzehnter Josef sagte, nein. Nur der Dieb bleibt hier. Geht zu eurem Vater. Achtzehnter Juda ging zu Josef. Er sagte, mein Herr, bitte sei nicht böse. Du bist wie der Pharao. Neunzehnter mein Herr fragte uns nach unserem Vater und unserem Bruder. Zwanzigster wir sagten, unser Vater ist alt. Er liebt seinen jüngsten Sohn sehr. Einundzwanzigster du sagtest zu uns, bringt den Jungen zu mir. Ich will ihn sehen. Zweiundzwanzigster wir sagten, der Junge kann nicht weg. Sonst stirbt der Vater. Dreiundzwanzigster aber du wolltest den Jungen sehen. Sonst dürften wir nicht kommen. 24. Wir gingen nach Hause. Wir erzählten unserem Vater alles. 25. Später wollte unser Vater wieder Getreide kaufen. 26. Wir sagten, wir gehen nur mit Benjamin. Sonst sehen wir dich nicht. 27. Unser Vater sagte, meine Frau hatte nur zwei Söhne. 28. Ein Sohn ist weg. Ein Tier hat ihn sicher getötet. 29. Wenn Benjamin auch etwas passiert, dann sterbe ich vor Trauer. 30. Ich kann nicht ohne den Jungen zum Vater gehen. Er liebt ihn sehr. 31. Wenn der Vater sieht, dass der Junge fehlt, stirbt er sofort. 32. Ich habe meinem Vater versprochen, ich bringe den Jungen zurück. 33. Bitte lass mich hier bleiben. Ich will dein Sklave sein. Benjamin soll gehen. 34. Ich kann nicht ohne den Jungen zum Vater gehen. Ich will seine Trauer nicht sehen.